Als ich noch klein war, wollte ich Kanzler sein. Ja, yeah, da wollte ich Kanzler sein. Oder auch Bundespräsident. Bundespräsident. Doch mein Gehirn ist leider viel zu klein. Und darum spiele ich in einer Band. Stand!